dein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint, wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits vom Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir lass uns jeden Tag das Leben endlos spüren und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt. Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt. Nur berühren. Irgendwann muss ich für immer gehen. Dann will ich sagen, diese Welt war schön. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir